B2a Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sagt man ja so gerne, wenn es in der Pädiatrie um Anamnese und körperliche Untersuchung geht. Aber was ist denn das Besondere, wenn wir kleine Patienten vor uns haben? Ich freue mich, dass ich heute auf dem Podium mit Frau Dr. Müller, Frau Dr. Dierhoff und Herrn Dr. Steiger drei Fachleute aus der Praxis begrüßen darf, mit denen ich über dieses Thema spreche. Welche Tipps können Sie als Ärzte, die ständig mit Kindern zu tun haben, anderen Kolleginnen und Kollegen geben? Frau Müller?